Kundgabe 6126. Empfangen durch Bertha Dodder am 5.12.1954. Reuezustand im Jenseits über Ablehnung des göttlichen Wortes. Alle werdet ihr es dereinst erfahren, wie euch meine Sorge galt während eures Erdendaseins. Doch viele werden reuevoll der ungenützten Gnaden gedenken, und ganz besonders wird diesen mein Wort zum Gericht werden, dass sie hören durften auf Erden und doch nicht anhörten so, dass es ihnen Segen gebracht hätte. Auch im jenseitigen Reich wird ihnen mein Wort nahegebracht, doch es kann nicht in dem Maße ausgelebt werden wie auf Erden, solange den Seelen die Kraft dazu fehlt. Doch jegliche Kraft, die sie sich erwerben im geistigen Reich, nützen sie eifrig zu ihrem Fortkommen, während auf Erden die ihnen reichlich zur Verfügung stehende Lebenskraft von ihnen vergeudet wurde. Und es wird diese Erkenntnis sie in einen reuevollen Zustand versetzen. Sie werden eine quälende Reue empfinden und erkennen, dass sie das irdisch Versäumte nicht mehr nachholen können, wenngleich sie auch nun noch eine Hoffnung haben, ihren mangelhaften Zustand zu verbessern und in Gefilde des Lichtes zu gelangen, wenn auch weit schwieriger, als auf Erden es möglich war. Doch es kann euch Menschen immer nur vorgestellt werden, aber bewiesen werden kann es euch nicht. Darum achtet ihr nicht dieser Warnungen und Mahnungen, und es gibt keine Möglichkeit, euch ohne Willenszwang auf den rechten Weg zu führen, der euch das Ziel erreichen lässet, ein ewiges Leben in Licht und Kraft. Solange ihr auf Erden lebt, wird auf euch eingewirkt, doch immer nur so, dass euer freier Wille unangetastet bleibt. Und dieser Wille wird von der irdischen Welt so beeindruckt, dass er nur immer tätig wird dort, wo er irdische Erfolge sieht. Alles Geistige, die Sorge um sein Seelenheil, aber als unglaubwürdig zurückstellt. Die Reue wird dereinst übergroß sein, wenn ihm die Bedeutung des Erdenlebens klar geworden ist. Und diese Reue möchte ich euch ersparen. Ich möchte, dass ihr an geistigen Erfolgen während des Erdenlebens euch bereichert. Ich möchte euch am Lebensende in selige Sphären geleiten können. Ich möchte, dass ihr dankbar zurückblicket auf euren Erdengang und die große Liebe eures Vaters im Himmel erkennet, die euch galt während dieser Zeit. Ich habe wahrlich keine Freude daran, wenn ihr leiden müsset nach eurem Leibestode, und kann euch doch nicht ein anderes Los bereiten, als ihr es verdienet, weil auch meine Gerechtigkeit sich äußern muss und nichts wider meine göttliche Ordnung geschehen kann, trotz meiner übergroßen Liebe. Darum kann ich immer nur durch mein Wort auf euch einwirken. Ich kann nur mit meinem Wort euch ansprechen, und die Kraft meines Wortes müsstet ihr euch zunutze machen. Dann wird euer Eingang in das geistige Reich wahrlich für euch Glück und Seligkeit bedeuten. Und dann werdet ihr mir danken ewiglich für meine Liebe und Gnade, die euch allen gilt, die ihr noch auf Erden weilet. Amen.